Hallo, hallo, hallo and another good morning to you, our friends. Hallo, hallo und einen weiteren guten Morgen allen unseren Freunden. Let's go to verse 8. Machen wir mit Vers 8 weiter. Well, first the last phrase of verse 7 again. Aber erst nochmal der letzte Satz von Vers 7. He became human. Er wurde Mensch. Why is this so important? Warum ist das so wichtig? Because over and over and over again I meet people. Denn immer und immer wieder treffe ich Leute, who constantly have problems with the character of God. Die ständig Probleme mit dem Charakter Gottes haben. But they are not willing to look at the human Jesus. Aber nicht den menschgewordenen Jesus betrachten wollen. So that's why they have a picture of God that's unrealistic, unapproachable and strange. Deshalb haben sie ein unrealistisches, unnahbares und seltsames Gottesbild. See, Jesus did not only become human so that he could die as a man on the cross. Jesus wurde nicht nur Mensch, damit er als solcher am Kreuz sterben konnte, but that we could have a true, clear picture of how God really is. Sondern auch, damit wir eine klare Vorstellung davon bekommen können, wie Gott wirklich ist. Remember, Colossians tells us he is the image of the God that you can't see, that's invisible. Denk daran, Kolosse sagt, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, den du nicht sehen kannst. So God decided that he would make himself visible in a human. Gott beschloss also, sich selbst in einem Menschen sichtbar zu machen. So we cannot really learn to get to know the true God. Wir können den wahren Gott also nicht wirklich kennenlernen. Until we spend time learning to get to know the humanity of Jesus. Solange wir uns nicht Zeit nehmen, den menschgewordenen Jesus kennenzulernen. So once I understood this, I began to see the Gospels differently. Als ich das verstand, begann ich, die Evangelien anders zu betrachten. So what did I do? Was tat ich? I went through the gospel and carefully watched how Jesus as a human acted. Ich ging die Evangelien durch und beobachtete sorgfältig, wie Jesus als Mensch agierte. And this helped me because every time I saw that, I stopped and I said. Das hat mir geholfen, denn immer, wenn ich das sah, hielt ich inne und sagte. This is God. Das ist Gott. This is exactly how God is. Genau so ist Gott. Think how in many ways the human Jesus acted in a beautiful way. Überleg mal, wie oft Jesus als Mensch sich so genial verhielt. Think why he multiplied bread and fish. Denk an seine Vermehrung von Brot und Fisch. He didn't do it because he needed to do another miracle or the Father told him to do a miracle. Er tat das nicht, weil er noch ein Wunder tun musste oder der Vater ihm das auftrug. Think about this. Überleg mal. Jesus was concerned that they would starve on the way home. Jesus sorgte sich, dass sie auf dem Heimweg hungern könnten. So suddenly he realized the Father is concerned. Plötzlich merkte er, dass der Vater sich sorgt. The humanity of Jesus is an important thing. Die Menschlichkeit Jesu ist etwas Wichtiges. That's why Hebrews chapter 4 says. Deshalb heißt es in Hebräer 4. We do not have a high priest that does not understand us in our weaknesses. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Look at this. Schau mal. Jesus understands you as a human because he was human. Jesus versteht dich als Mensch, weil er selbst Mensch war. He lived in a human body, so he understands you in your human body. Er lebte in einem menschlichen Körper, deshalb versteht er dich in deinem menschlichen Körper. And we have to always look at the Jesus in flesh, the human Jesus. Wir müssen uns immer wieder den fleischgewordenen menschlichen Jesus anschauen. To learn and to understand and to realize and remember. Um zu lernen, zu begreifen und uns zu erinnern. That when I am in my own humanity and I'm confronted with areas in my life, dass wenn wir als Menschen mit Bereichen unseres Lebens konfrontiert werden, there is a Jesus who understands. Jesus da ist, der uns versteht. Because he also was human. Weil er auch Mensch war. Now let's continue. Machen wir weiter. He humbled himself and he became vulnerable. I like how the Passion says that. Er erniedrigte sich selbst und wurde verletzlich. Ich mag es, wie die Passion das ausdrückt. You know, first of all, the Bible says that he humbled himself. That means he made himself low. Erstens sagt die Bibel, dass er sich selbst erniedrigte. Das heißt, er machte sich selbst gering. You know, the Bible is very clear that if we want to live a life of exaltation, we have to humble ourselves. Die Bibel macht klar, dass wenn wir erhöht werden wollen, wir uns selbst erniedrigen müssen. I had a guy once ask me to pray for God to humble him. Einmal bat mich ein Mann zu beten, dass Gott ihn demütigen möge. I said, I'm sorry, I'm not going to pray that. Ich sagte, es tut mir leid. Pride, das werde ich nicht beten. And the guy said, but God showed me the pride in my life. I really need to be humbled. Er entgegnete, aber Gott hat mir den Stolz in meinem Leben gezeigt. Ich muss wirklich demütig werden. I said, no, that's not how it works. Ich sagte, nein, so funktioniert das nicht. Look, Jesus humbled himself. Schau, Jesus demütigte sich selbst. And the Bible tells us in 1 Peter chapter 5 verse 5 that we are supposed to humble ourselves. Und die Bibel sagt in 1. Petrus 5 Vers 5, dass wir uns selbst demütigen müssen. Think about this. Überleg mal. Nobody wants to be humbled. Niemand will gedemütigt werden. So if you humble yourself, you can't be humbled. Wenn du dich also selbst demütigst, kannst du nicht gedemütigt werden. So why should we desire for God to humble us when God says that's our job? Warum sollten wir uns wünschen, dass Gott uns demütigt, wenn er doch sagt, dass das unsere Aufgabe ist? And Jesus, who was God himself, gave us an example. Und Jesus, der selbst Gott ist, gab uns ein Beispiel. If he could humble himself from such a high position of Godhead, how much more can we? Wenn er sich von solch einer hohen Position der Gottheit demütigen konnte, wie viel mehr können wir es? But I like how the Passion says it, he made himself vulnerable. Ich mag die Ausdrucksweise der Passion, dass er sich selbst verletzlich machte. If you watch the life of Jesus, he was very vulnerable. Wenn du dir das Leben Jesu anschaust, dann war er sehr verletzlich. You know, it's very interesting. It's a sign of pride that you will not make yourself vulnerable. Interessanterweise ist es ein Zeichen von Stolz, sich nicht verletzlich zu machen. I want to look at this guy in perfect control. Auszusehen, als hätte man alles unter Kontrolle. Nobody's allowed to see that I'm an ordinary human being. Niemand darf sehen, dass man ein normaler Mensch ist. I always have to have an exalted kind of I present myself exalted. Man muss sich immer besser darstellen. We need to be humans who make ourselves vulnerable. Wir müssen Menschen sein, die sich selbst verletzlich machen. Let me tell you something. Lass mich dir etwas sagen. I believe. Ich glaube. That deep inside of every human heart. Dass tief in jedem menschlichen Herz. Is a deep desire. Ein ganz tiefes Verlangen liegt. To be allowed to be real. Echt sein zu dürfen. To be allowed to be who we truly are. Sein zu dürfen, wer wir wirklich sind. To wear a mask is a very stressful kind of life. Eine Maske zu tragen ist ein sehr stressiges Leben. So we set up this kind of reputation that we want to have before other people. Wir bauen uns dabei einen Ruf auf, den andere von uns haben wollen. And then we spend the rest of our life fighting to make sure that we don't lose our reputation. Und dann racken wir uns den Rest unseres Lebens ab, um diesen Ruf ja nicht zu verlieren. We should spend our life building character, not reputation. Wir sollten unser Leben nutzen, um Charakter aufzubauen und nicht einen Ruf. If we would truly learn to be vulnerable is strength and not weakness. Wenn wir wirklich lernen würden, dass Verletzbarkeit Stärke und nicht Schwäche bedeutet, we would live in true freedom. Würden wir in echter Freiheit leben. You see, I believe that most Christians are afraid to be vulnerable because the religious system has judged them too much. Ich glaube, dass viele Christen Angst haben, verletzbar zu sein, weil das religiöse System sie so sehr verurteilt hat. I think we need to talk a little more about this. Darüber müssen wir noch ein bisschen mehr reden. Let's do this tomorrow. Am besten morgen.